Jedes Jahr zeigt das Campuskino wieder die Feuerzangenbowle von 1944. Ein Happening, das ich mir nicht wirklich erschließen mag, nachdem ich mir das mal angesehen habe. Das Ganze beginnt bereits mit dem Betreten des Audimax, in dem ein unaufhörlich der Geruch von Glühwein in die Nase kriecht. Man möge mich spießig nennen, doch die bizarren Ausmaße des Ganzen wirken eben bizarr. Also das Umfüllen von Glühwein in Ausleihthermoskannen und die teilweise bereits vor der Vorführung alkoholisierten Studenten ließ mich eher denken, ich sei in eine Großraumkneipe gestorben und nicht in eine Filmvorführung im Audimax. Ehrlicherweise muss ich dabei zugeben, dass ich mit Kultfilmen bisher nichts anfangen konnte. Seien es nun The Rocky Horror Picture Show oder Dirty Dancing, bei denen lautstark mitgesungen wird, oder Pulp Fiction, dessen Kultstatus sich mir bis heute nicht erschließt. Doch zurück zum Thema. Nachdem man nun also Platz genommen hat und sich daran macht, ein kleines Präsenttütchen auszupacken, Inhalt dessen eine Taschenlampe, ein Lebkuchen und ein Knicklicht und des Weiteren eine Anleitung. Zitat: Immer wenn ein Frauenzimmer zu sehen ist, johlen und pfeifen. Hilf Knebel mit deiner Taschenlampe. Sing immer mit. Zitat Ende. Diese und weitere Anweisungen sind ebenfalls mit der Parole Mitmachen ist Kult versehen. Wieder dieser Kult. Für mich ist es eh etwas merkwürdig, dass ein Film von 1944 wirklich Kult sein soll. Aber eine historische Aufarbeitung dessen würde sicher Stunden füllen. Wobei es schon fragwürdig ist, dass Studenten, die sich täglich mit den Problemen der Welt auseinandersetzen, diesen Film ohne zu hinterfragen einfach so feiern. Doch kommen wir zurück zur Fufu. Man ist ja nun informiert und gespannt, was passieren wird. Der Film beginnt, wobei man als Neuling sehr dankbar für die Untertitel war, denn der Film war aufgrund der ständigen Zwischenrufe wie Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Oder dem ewigen Geklingel von Fahrradklingen kaum zu verstehen. Da der Film einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, beziehungsweise Kult ist, ist die Handlung sicherlich weitestgehend bekannt. Aber um es kurz zu machen, Heinz Rühmann verkleidet sich als Mit-40er, als Schuljunge und macht allerlei Streiche in der Schule, wobei er für keinen einzigen wirklich belangt wird. So viel zu dem Film an sich. Die Stimmung drumherum ist ja der Kult um den Streifen. So wurde dann bei dem Wanderslied vergnügt mitgeträllert und eigentlich verging keine Minute, in der nicht jemand die Funktion seiner Fahrradklingel überprüfen musste, um gewappnet zu sein, wenn sie an zwei Stellen in dem Film ihren großen Auftritt hat, um einen Wecker zu imitieren. Wie gesagt, zum Glück gab es ja die Untertitel. Ob es nun noch zeitgemäß ist, in Feminismusdebatten mittlerweile jahrelang verstorbenen Frauen nachzupfeifen oder ob das generelle Frauenbild in diesem zum Kult erhobenen Film nicht vielleicht doch ein wenig antiquiert ist, lasse ich nun mal offen. Dafür fehlt mir ehrlich gesagt die Expertise. Am Ende wurde das Audimax dann hell erleuchtet. Wenn der Protagonist Pfeiffer seine Chemiestunde macht und alle ihre Taschenlampen, Feuerzeuge und Knicklichter zücken, kam beinahe so etwas wie Kuscheligkeit auf. Nach dann etwa 90 Minuten ist der Film vorbei und ich um eine Erfahrung reicher. Die Erfahrung, dass ich einen weiteren Kultfilm gesehen habe, dessen Kult sich mir nicht erschließt. Trotzdem wünsche ich natürlich frohe Weihnachten und vielleicht schaffe ich es ja auch noch, den Film im Fernsehen anzugucken, um ihn da dann eventuell besser würdigen zu können.